Dritte Bitte. Worum bitten wir in der dritten Bitte? Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. In der dritten Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, bitten wir um die Gnade, in allem den Willen Gottes zu tun, indem wir seinen heiligen Geboten so schnell gehorchen, wie ihm die Engel und Heiligen im Himmel gehorchen. Wie im Himmel Gott gehorcht und gedient wird, so sollen wir auch wollen wir auch hier Gott dienen, so wie die Engel und Heiligen im Himmel gehorchen, so sollen wir ihm gehorchen. Nachdem das leider Gottes oft nicht der Fall ist, müssen wir uns immer dann daran erinnern, beziehungsweise Gott um diese Gnade bitten, dass unser Willen stärkt. Wir bitten außerdem um die Gnade, allen göttlichen Einsprechungen zu folgen und in den Willen Gottes ergeben zu bleiben, weil er uns Drangsale schickt. Dem, was der liebe Gott uns offensichtlich vorlegt, was der liebe Gott für uns bereithält, zu dem auch entsprechen und uns in den Willen Gottes ergeben, im Willen Gottes ergeben bleiben, auch wenn er für uns nicht gerade so angenehm ist.